Deutschlandfunk Kultur Interview. Wir stehen am Anfang eines Jahres, das 4 Landtagswahlen bringt und eine Europawahl. Achtung, diesen Satz benutze ich sicher nochmal heute. Ein Jahresbeginn, an dem sich die Parteien natürlich auch ein bisschen sortieren, ein bisschen aufstellen. Und die AfD, die macht das in Riesa in Sachsen, will dort eigentlich den europapolitischen Aufschlag machen. Für uns ist Nadine Lindner in Sachsen in Riesa dabei. Frau Lindner, wo steht man denn gerade? Steht man inhaltlich schon auf der europäischen Bühne oder eher noch organisatorisch auf dem Flur? Tja, man steht organisatorisch noch im Flur und ist eigentlich gerade noch dabei, sich die Jacke anzuziehen, um es mal so zu nennen. Also das heißt, man ist hier seit gestern 12 Uhr in Riesa zusammengekommen, quasi auch in einem der Hochburgen der AfD. Über 30% hat die Partei hier bei der Bundestagswahl vor 2 Jahren bekommen. Derzeit ist es so, dass es im Prozedere so ist, dass man 2 Listenplätze seit gestern gewählt hat für die Europaliste, Listenplatz 14 und Platz 15. Man fragt sich jetzt, warum braucht man dafür so lange? Und da ist es tatsächlich so, dass die AfD relativ basisdemokratisch hier unterwegs ist. Das heißt, alle Delegierten, aber auch vorgeschlagene Mitglieder können hier antreten, können sich vorstellen und dann bekommt jeder auch 7 Minuten Zeit, sich hier zu präsentieren. Und das ist ein Grund, warum es hier doch dauert und die inhaltliche Debatte heute oder vielleicht sogar erst morgen dann hier auf der Tagesordnung stehen wird. Spielt denn vielleicht auch eine Rolle, dass andere Themen quasi hineingegeben haben, wie zum Beispiel Sachsen-Anhalts André Poggenburg, der mit einer eigenen Partei gesagt hat, jetzt auftrumpfen will und damit natürlich auch diese Frage wieder aufbringt, wie weit rechts will sich die AfD einsortieren, wie radikal will sie sich geben? Ist das ein Thema oder versucht man da dran vorbeizureden? Ja, das ist ganz interessant. Wenn man nochmal auf dieses Bühne- und Flurbild zurückgeht, dann ist André Poggenburg ein Thema, was auf der Bühne, also das heißt von Seiten des Vorstandes in den Reden, überhaupt gar nicht erwähnt wird. Also die AfD hat eine große Fähigkeit, das hat sie schon in mehreren Situationen bewiesen, solche für sie eher unangenehmen Themen dann auf der Bühne völlig tot zu schweigen. Allerdings im Flur, das heißt zwischen den Delegiertentischen, wenn man mit den Delegierten redet, dann ist das ein großes Thema und die Reaktionen, die ich so bekommen habe, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Da ist zum eine Erleichterung, weil man weiß, da ist jemand, da ist ein Lautsprecher, da ist jemand, der auch mal für Ärger gesorgt hat, ist weg. Auf der anderen Seite hört man aus den ostdeutschen Landesverbänden auch so ein bisschen Angst, vor einer möglichen Konkurrenzsituation, dass diese Neugründung der ADP, der Aufbruch deutscher Patrioten Mitteldeutschland, dann vielleicht doch die eine oder andere Stimme wegnimmt, dafür Unruhe sorgt. Also da ist das Bild durchaus gemischt. Frau Fetscher, diese vielleicht leise Sorge vor einer Konkurrenz, ist die berechtigt, wenn man sich anschaut, was da sonst so geschehen ist bisher mit so Geschichten wie den Blauen von Frauke Petri oder dem Alpha-Lucke? Also ich finde das Good News, dass da jetzt schon wieder ein Spaltpilz entsteht. Denn das kann ja insgesamt nur die Kernpartei, die Mutterpartei schwächen, wenn die Kinder da weglaufen in alle Richtungen, insbesondere die völkischen und rechtsradikalen. Rechtsradikalsten Kinder, muss man sagen. Ja. Macht das denn die Partei auch wirklich weniger radikal, wenn jetzt so jemand wie Poggenburg geht? Also macht es sie zum Beispiel, Stichwort Verfassungsschutz, weniger beobachtenswert? Das können wir natürlich nicht wirklich beurteilen. Ich sage nur, als Demokraten der Mehrheitsgesellschaft, die wir ja immerhin noch sind wir 80-90% Demokraten, je nachdem, in welchem Bundesland wir uns befinden, sollten wir das begrüßen, wenn die inneren Widersprüche dieser Partei, die Aporien, würde man sagen, die unauflösbaren Widersprüche auch, mit denen sie sich darum plagt, wenn die dazu führen, dass die Partei sich in mehrere Teile zerlegt. Das ist immer eine gute Sache. Ein Thema soll dort ja eigentlich die europapolitische Linie der Partei sein, Nadine Lindner. Da ist dann schnell so ein Wort in der Debatte gewesen wie Dexit, also die Frage, ob man auch möglicherweise für so etwas eintreten könnte wie einen deutschen EU-Austritt. Was ist denn da der europapolitische Plan, den man sich da geben will? Ja, an diesem Dexit, das ist ganz interessant. Was man bislang auf dem Tisch hat, das ist der Leitantrag, der vorgelegt wurde von der Bundesprogrammkommission. Und da steht schon ziemlich weit vorne, also das heißt, man ordnet dem eine hohe Priorität zu, steht dann dieser Punkt, Dexit, der Austritt als letzte Option. Das heißt, das, was die AfD vorhat, ist zu sagen, in der nächsten Legislaturperiode, das heißt in einem relativ überschaubaren Zeitraum bis 2024, soll die EU grundlegend und sehr radikal reformiert werden. Und dann möchte man die Bilanz ziehen, ob das gelungen ist oder nicht. Und da geht es schon wirklich auch ans Eingemachte. Das EU-Parlament wird als undemokratisch beschrieben. Das soll abgeschafft werden. Man möchte auch Volksabstimmungen über EU-Erweiterungen haben. Also man möchte auch die Kompetenzen zum Beispiel des EuGH beschneiden. Also da geht es schon richtig an die Institutionen der EU. Und dann möchte man zum Schluss 2023/24 eine Bilanz ziehen und möchte dann sagen, ja, die Reformfähigkeit der EU hat stattgefunden. Ja, dann kann Deutschland bleiben. Oder sie hat im Sinne der AfD nicht stattgefunden und dann soll Deutschland austreten. Und dieser Punkt ist jetzt selbst Mitgliedern des Bundesvorstands zu hart, zu radikal. Zum Beispiel Jörg Meuthen sagt, nein, dieser Dexit soll wirklich nur die allerletzte Ultima Ratio sein und man möchte aber dieses enge zeitliche Korsett aufweichen und einen größeren Zeitraum dann dafür einsetzen. Ich bin mal gespannt, ob sich dann die pragmatische oder die radikale EU-Kritik hier in Riesa durchsetzen wird. Die Abstimmung darüber könnte durchaus interessant werden. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal an unsere Korrespondentin Nadine Lindner in Riesa. Frau Fetscher, diese europapolitische Frage, wie sehr macht Sie das besorgt, was Sie da hören? Also natürlich sagt man zwar, das ist nur die absolut letzte Vorstellung, die wir uns irgendwie geben können, aber trotzdem wirft man das ja damit in die politische Runde und in die Diskussion. Also wir haben es bei Großbritannien erlebt. Alle haben gesagt, ja, das wird eh nichts. Aber wenn man so eine Diskussion erstmal aufmacht, wo könnte das hinführen? Also zunächst mal sehen wir, Sie benutzen das, also die AfD benutzt den Dexit, den möglichen Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union, als Drohkulisse und letztlich als Erpressungsmasse. Wenn wir aber heute den Brexit und die Vorbereitungen angucken, bin ich relativ optimistisch, dass das im Moment nicht so zieht. Also zumindest bei breiteren Öffentlichkeit diese Art von Drohung nicht wirklich verfängt. Wenn man sich anschaut, dass jetzt gerade kam gestern, ich glaube auch auf Deutschlandfunk, die Meldung, dass in Großbritannien sämtliche Lagerräume komplett ausverkauft und ausgebucht sind, weil alle Läden und Konzerne und Geschäfte ihre Waren horten aus Angst vor Engpässen. Es bricht da jetzt schon Panik aus in manchen Geschäftszweigen und Branchen. Es hat überhaupt niemand vorher genau gewusst, was da passiert. Und jetzt wird es immer realistischer und es wird immer ungemütlicher. Also Sie glauben eher, das schlechte Beispiel Brexit als Chance für die EU? Leider, ja, es ist so. Da bin ich ja nicht die Einzige, die das sagt, dass das natürlich schon ein Warnschuss ist für alle EU-Skeptiker, inklusive jetzt mal auch Polen und so weiter, also auch andere, die sehr feindselig über die Europäische Union reden, die im Übrigen natürlich, wie wir wissen, die Zuwendungen gerne annehmen, die Subventionen, das Geld, aber dann eben die Verpflichtungen nicht gerne eingehen möchten. Das wird ja beobachtet, auch von rationalen Menschen. Das sind ja nicht alles komplett nationalistisch, völkisch Verwirrte. Und die sehen, was da passiert und das ist durchaus ein warnendes Beispiel. Ja, denn all diese EU-Skeptiker und all diese Kritiker, die ja nach der Europawahl auch im Europaparlament sitzen werden, wie werden die Diskussion verändern? Die machen das doch schwieriger im Endeffekt. Die Frage ist zum Beispiel umgekehrt auch, wie wird Europa diese Leute verändern? Die erleben ja da etwas, was sie permanent bekämpft haben und sitzen dann mittendrin. Davon erwarte ich mir oder erhoffe ich mir zumindest von den Klügeren unter denen auch einen Lerneffekt. Dass die da schon merken, dass da Substanz drin ist, dass es so nicht so einfach ist mit allen Regulierungen, die man über Nacht von so nach so bewegen kann, dass man immer diskursive Prozesse braucht. Und natürlich umgekehrt erwarte ich mir von der demokratischen Mehrheit oder erhoffe und weiß ich eigentlich auch, dass die dadurch gefestigt wird. Also ich bin optimistisch.